Gott liebte uns, er sandte Jesus, in ihm kein Mensch verloren geht. Er starb für mich, hat Schuld vergeben, das leere Grab ist ein Beweis, dass Jesus lebt. Weil Jesus lebt, habe ich Vertrauen. Weil Jesus lebt, ist fort die Angst. Ja, weil ich weiß, er kennt die Zukunft, hat es doch Sinn zu leben. Weil Jesus lebt.